kommen dabei. Oh Gott, ist das nicht sehr, oder? Das ist ein Scherz. Kein besonders gut, ja. Zum tausendsten Mal, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wie lange dauert es denn jetzt noch? Mal eine Trinkflasche. Bitte sitze ich. Ich bin Ehre, das ist vermutlich irgendein blöder Witz. Ich muss jetzt wirklich ganz dringend ausziehen. Die Kollegen kommen gleich. Herzlich willkommen an Bord. Auch an unsere Freunde von der GGS und der ECO. Champagner ist unterwegs für euch. Ich wünsche uns einen tollen Flug. Entschuldigung, bitte nicht das Wort, Rico, ja? Business. Hey, sorry, Leute. Tut mir leid für diesen Anruhspendenbezahl. Das ist mir persönlich auch ein bisschen zu snobby. Definitiv auf der falschen Schuhe. Ja, oh. Na, zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ich hab es auch! Sie ist sofort wieder weg. Sie ist sofort wieder weg. Was will denn das? Bangkok vor Stabelstedt? Wann fahren wir weiter? Mir ist heiß. Es riecht sehr stark nach Koriander. Wo sind die anderen? Die wollen in eine King Kong Bar. Nein. In eine Ping Pong Bar? Nein. Funktioniert nicht. Die Technik. for everything. Hey, I'm Sam Bosch! Good luck. Thank you, Slick and Sean. Hey, Glenn. Where is this? For me dead, Ami. For me dead. Yeah, yeah. Show me the map. You eat a lot of rice here, huh? Yes. Pamela, so viele von uns haben gar keine Zelte. Habt ihr eure Packliste nicht gelesen? Was ist das? Die wurde verteilt. Da steht alles drauf, was eure Eltern einpacken sollen. Meine Eltern kann kein Deutsch. Wieso liest du es dann nicht? Hä? Weil sie gesagt haben, die Liste ist für unsere Eltern. Wir machen den Schlafplatz. Also, Danger kann ja bei mir im Zelt schlafen. Ja, genau. Soll ihr die Pickoption noch als Geschenk einpacken, oder was? Solange wir hier sind, seid ihr Facebook-Freunde, sonst gar nichts. Hast du keinen Platz mehr, gibt's die Sicherung? Ich hoffe. Und ihr beiden müsst gar nicht so nötig rumstehen. Das Einzige, was unter meiner Aufsicht in der Unterhosen darf, sind Spinnen und Kakerlaken. Thank you. sagt. Er ist Diabetiker. Er gibt dann dauernd rum. Alter, frisst du die ganze Zeit Schokoriegel und den ganzen Scheiß hier nicht rein? Musst du dich alles ablassen und so? Ja, Burak, musst du das nicht alles ablassen oder so? Hey! Hey! Wo sind deine Scheißspritzen? Vielleicht die Zelle. Wie bitte? Keine Nussallergie, ne? Nein. Gut. Hey, wenn du mich noch einmal verarscht, Daniel! Entschuldigung, Herr Müller. Ich hab Feuer gemacht. Heute waren wir mal wieder auf einem Ausflug. Wir waren auf einer Tempelanlage, wo früher die Indianer oder sowas gewohnt haben. Sie glauben an einen Gott, der Buddha heißt, und einen Hahnnamen an einer komischen Stelle drin. Der Tempel wurde ausgegraben. Ich glaube, es ist dieses Pompeius, wo mal ein Vulkan explodiert war. An einer Stelle haben Menschen von früher Selfies von sich gemacht. Man konnte aber nicht erkennen, dass Mann und Frau ist. Yo, let it go. A gun. Can I buy a gun? Like a... Mike hat Streit angefangen mit einem vom SCG. Oder einem Machine Gun. Weil die sich das GGS-Maskottchen geklaut haben. Meins! Herr Müller ist aufgeflippt, weil er das Maskottchenspiel so abfeiert. Was haben wir in der Kiste? Ich hab doch gefragt, ob das jemand gesehen hat! Das ist unser Maskottchen! Wie klar hat das mit den Kindern gemacht, die wir hin und her? Sie dürfen mich nicht anfassen. Ich kann Sie davon anzeigen. Das ist normal. Angeblich hat er schon mal auf Schüler geschossen. Wer von euch hat das gehört? Was ist hier los, Mann? Einer von einem Kackenhasen hat unser Maskottchen geklaut. Ich glaube, das klären die schon unter sich. Nee, das klären wir jetzt. Ich brauche das zurück. Ich finde es eigentlich wichtig, dass man Jugendlichen ihre eigenen Entscheidungsbereiche hat. Jetzt bis dahin. Dann gebt ihr mir das wieder. Also erst, wenn wir unseren Schiller wiederbekommen. Er ist im Chemieraum versteckt. Das war's mit Lochbrot! Stockbrot! Oh, entspann dich doch mal. Du verlierst ja komplette Autorität. Hm? Ich hab doch, bist du ein Waffen? Gib mir das mal schon, die das Kleid! Du beruhigst dich jetzt erstmal, bitte! Und dann unterhalten wir uns ganz in Ruhe, was es hier eigentlich ist. Herr Müller hat ja wirklich gesagt, wie man an der GGS Konflikte löst. Du bist ein Kollege. Ich kann nicht glauben, dass Sie direkt so was sind. Alter, Silke, nimm das als hier, meine Sonnenuhr. Thank you. süß. Wir haben viele Menschen mit Schlitzaugen gesehen. Aber das darf man nicht sagen, weil wir mal Nazis waren. Eines Tages werden unsere Häuser auch vielleicht ausgegraben. Dann findet vielleicht ein Archäologe meinen MP3-Player, den ich seit 6 Wochen suche. Ihr habt eine Nacht, um das Ding zurückzuholen. Warum? Keine Gegenfragen. Frau Schwabenstedt meinte, ich soll mich fragen, warum ich Sachen mache. Das kannst du nicht fragen, wenn du vorhast, sie mal zu erschießen. Was gibt die eigentlich unser Maskottchen an? Ihr sollt mich nicht anzweifeln. Es nervt mich. Psycho. Ich frag nicht Psycho. No, not there. Sorry. Mit Kids sind okay. Ja, Müller. Ich bin jetzt den ganzen Weg zurückgelaufen, aber ich habe ihr Handy nicht gefunden. Tut mir leid. Eigentlich wasserdicht. Das ist eigentlich wasserdicht, das XPAZ. Außerdem wird es nie von einem nassen Handtuch kaputt gehen. das? Ich kann mir 5 Millionen Dinge vorstellen. Wie geil ist denn das noch, eine einzige Schulstunde mit euch zu verbringen? Zum Beispiel mich ankacken und kastrieren zu lassen. Nicht aufhören! Sag ich Frau Gerstner, dass Sie ein Krimineller sind. Ja, ein bisschen vorsichtiger. Ich auch an Ihrer Stelle. Vielleicht haben Sie dann keinen Job mehr. Ich kündige sowieso. Und denkst du, die nächste Lehrer hält auch die Fresse, wenn keiner von euren Eltern zum Elternsprecher kommt und ihr euch Tischtennisbälle reinschiebt, euch besauft oder was ihr sonst noch so macht? Ich, als ausgebildete Streitschlichterin, schlage vor, dass wir uns jetzt alle mal hinsetzen und aufschreiben, wer was vom anderen erwartet, was es ist. Ich bin kein Lehrer. Ich kann's nicht. Ich werd's auch nie können. Meint ihr, er hat das ernst gemeint, dass ich stimme? Sie können das Bier nur mit einem Reifen kaufen. Nee, ich will nur das Bier. No drinks, Saudi Tube. Was ist das für ein Kackladen, wo man Bier nur mit einem Reifen bekommt? Vor der letzten Kurve musst du raus aus dem Wasser, dann kommt die Wasserfahrt nach 2 Stunden. Komm. Hast du das eigentlich mit dem Affen gesagt? Ey, der war so scheiße. Und wenn er jetzt nie wiederkommt? Mir doch egal, soll er doch verrecken. Esto letzte Mal wieder. Sie kauft dann aber meistens von unter Tisch. Chantal, hör auf mich anzukrabbeln. Bitte bringen Sie sich nicht nochmal um, Herr Müller, ja? Ich hab ihn nicht umgebracht. Ich hab einen Affe beschossen. Ein Affe? Wie im Film konnte der sprechen? Ich wollte sie nicht wütend machen oder so. Seid ihr alle okay? Nein. Einige Kleidungsstücke von mir müssen ersetzt werden. Die sind nass geworden. Ich hätte euch nicht so ankacken dürfen, das tut mir leid. Aber die Diamanten sind meine Zukunft. Okay? Ich habe sie geerbt und ich brauche sie wieder. Was haben Sie denn eigentlich damit gemeint, dass Sie kein Lehrer sein können? Das ist eine coole Zeit, warum die jetzt vorbei ist. Ich kann das alles nicht. Das ist mir einfach viel zu viel. Verantwortung? Ja, vielleicht. Aber Sie sind der beste Lehrer der Welt. Aber ich verstehe nicht mal die Bücher, die ich mit euch lesen soll. Ich habe angefangen, diese Faust zu lesen. Ich gucke da nur drauf und denke mir, hä? Was soll das? Ihr werdet niemals das Abi mit mir schaffen. Ja, und ohne sie erst recht nicht. Außerdem darf man nicht aufgeben. Das ist kein gutes Vorbildnis. Haben Sie Angst, dass Sie nicht gut genug sind? Was willst du eigentlich? Ja, jetzt antworten Sie doch mal. Ich muss dir gar nicht antworten, du bist ein Kind. Er ist völlig unsachlich. Und er hat massive Komplexe. Wir sollten unsere Eltern anrufen. Du musst überhaupt keine andere Freunde mit den Diamanten haben. Keiner von euch. Ich verkaufe euch eine kambodschanische Textilfabrik. Von Pimki? No name. Er kann den Grund nicht sehen. Es ist eine Milliarde Meter tief oder so. Eure Arsche waren nicht mehr unter Wasser. Ich will keine Luft mehr. Kaufen ist voll unnatürlich. Man kann nur weigert sich. Ja, das habt ihr jetzt davon, dass ihr euch jede Pause 5 Kippen reizen müsst, die Pubertätsrentner. Machen Sie es doch besser. Wir helfen euch. Wir wollen was dafür. Gutscheine für jeden von uns. Zwei. Drei. Seltsam. Die Frage ist, was wollen wir nicht? Kleine Aushilfe, ey. Wir wollen nicht, dass Gerster dich anzeigt. Wegen Aktenfälschung. Gefährdung Jugendlicher. Oder dass Elisabeth damit reingezogen wird. Ey, denk nicht mal dran. Ich hätte gestern das Genick brechen können. Aber ich wollte nicht, dass meine Schüler eine Leiche sehen. Ich gebe dir 15 Prozent. Fang Scheiße. Ja, Mann. Hol sie dir und dann verpiss dich. Das Dorf ist im SCG geprägt, inklusive der obdachlosen Chemie. Viel Spaß noch auf der Sonderschule. Schlagen Sie mich nicht. Nehme ich dich auch ganz doll in. Nein! Nein! Was war das? Hab Chilling deine Kondome getan. Musst du deiner Schwester versprechen, dass sie nicht an mich rumbumst. Ja, das liegt nach ein paar Tagen zu lieber. Aber ich habe total kein Ding. Netten sage. Aber ich liebe euch. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass ihr mir verzeihen könnt, dass ich nicht immer so war, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ich will ein besserer Mensch werden. Ach, das machen wir als Behinderer. Das hätte ich dir in den Nebenhäuschen noch vorlesen. Sehr du an. Auf jeden Fall. Würden die anderen hier oben? Ja, aber weiter weg. Weiter weg? Ich bin aber der Bank. Ich glaube, weil ich der Bank bin. Ja, ja. Du hast deine Mutter zum Bein gemacht. Sie hat die SMS ausgedruckt und dein Foto hat mich geklickt. Hast du da bei diesem Ausdruck? Genau. Wenn du zurückkommst, bekommst du ein eigenes Zimmer. Und vermutlich sogar ein Haus. Ich weiß, dass du jetzt das Gesicht verziehst. Und dafür lieben wir dich. Mama und Papa. Kann ihn den im Buch? Da ist ein Kot in seiner Zähne, Handela. Ein Mädchen, du bist so behindert. Meine Eltern kommen von Türkei. Ja, naja. Mein Schatz, heute Abend hast du unser Herz getroffen. Du bist mein Stern, meine Sonne, mein ganzer Stolz. Wenn ich deine Brüder manchmal mehr liebe, dann nur, weil ich weiß, dann nur, weil ich weiß, dass du stark bist und dass du etwas Besonderes bist. Du hast die Schönheit deiner Großmutter. Und wir geben dir deinen Computer wieder, wenn du versprichst, mit dem Nacktchatbauch zu halten. Ich schwöre, ich liebe dir auch so krass. Ich hab Asperger. 11%. Schöpfer? Ja, 40%. Du magst dich schon mal nicht anfassen, ne? Nein. Oh Mann, verwisch mir nicht meine Schminke, du Missgeburt. Es sind nur Farbpigmente und Fett. Paraffine. Vielleicht in Formaldehyd am Spalter. Was? Paraffine? Ja, das ist Erdöl. Fast alles besteht aus Erdöl. Dünger, Chemikalien, Plastik. Was? Das ist ja veredelt. Das war das Erdöl vorher. Algen und kleine Krebse. Oh. Vergammeln und werden in Millionen von Jahren unter der Erde zu Öl. Nein, sag das nicht. Doch. Ihr seid ja keine Spendenorganisation. Ist das offiziell eingetragen? Benzin! Chantal bringt euch Benzin. Aber brauchen Pflanzen nicht Wasser? Gott, Lehrer, ja? Der Klickenlehrer. Ihr seid ja irre, ihr seid Kinder! Sehen, dass ihr falsch nachgestellt. Stell dich drum ab, okay? Bist du zufrieden? Bin ich jetzt ein guter Lehrer? Ich bin auch. Selber Glas überein. Okay, aber noch kurz. Nein, da! Mach lieber noch ein Foto mit Daniel, solange er breiter ist. Nur zur Sicherheit. Hättest du mir gesagt, dass du kriminell bist, hätten wir vielleicht Freunde werden können. Irgendwann vergisst man, wo man die Friedenspfeife vergraben hat. Das ist gar nicht gut, das kann nicht sein. Das haben sie sich ja doch verdient. Also ich werde es nirgendwo verbreiten, aber nachdem die das halt nicht rausgehen. Man darf keine Fotos, einfach nur nicht verbreiten. Gruppe Arschlöcher! Wir bauen ein Waisenhaus und retten den kleinen Assis hier in Tsunami-Arsch. Wenn ihr es gut macht, bekommt ihr den richtigen Tiernamen. Ja! Schatzi und hallo besonders meine Follower hier von Gibbys Beauty Bastel noch übergekommen sind. Also es gibt drei Dinge, die ihr beachten müsst, wenn ihr ein richtiger Kalender sein wollt. Bitte, was machst du da? Mit dem auf YouTube-Video. Was ist denn er? Nummer 1, die Begrüßung. Hey, Schatzi, was geht? Nein, Danger. Wie kann es gehen, dass ich noch nie gehört? Sie machen die Flotte. Es ist schlecht, er soll nicht mehr mitmachen. Nummer 2. Auch wenn du laufest, ein Kreis nie laut zurück. Hey, mitgehen. Warte, mein Lastschein, das nervt. Du hast gesagt, du machst mal meinen YouTube-Kanal mit. Ich hab keiner, wenn du es nicht verstehst, dann beende ich dich in deinen scheiß Abwasserkanal. Nummer 3. Das Outfit. Es ist voll wichtig, dass Tradition von Land darstellen. So wie ich. Ich weiß ja nicht, auch nicht wieder da. Ich bin so unvorsichtig, ich hab ganz vergessen, wie wichtig dir dein Job ist. Ja, vielleicht ist das mittlerweile auch. Was so wichtig? ich jetzt vielleicht sympathischer finde als andere Frauen. Ich liebe sie. Etienne ist so niedlich, aber... Nicht mehr. Wie bitte? Ich meine, gut, das ist gut. Aber hab ich irgendwas... Also, liegt es vielleicht daran, dass du mich im Bikini gesehen hast? Ja. Ich bin bereit für die Wirklichkeit. Not das Hef Lauge. Tja, ich bin der Einzige, der dich freiwillig bumst. Was? gesagt, ich komme heute beim Automaten zur Schule. Wieso? Ich bin nicht frei, wenn ich hier drin bin, okay? Harry Play, ja, den kann ich wieder erkennen. Ich mache eigentlich besser. Fuck you too. Oh, das war ein Schuss, ne? Ich kann sie noch wegräumen. Ich kann sie wieder einmal rausholen. Komm, ich muss heute auch. Welche welcher Darsteller oder Darstellerin war noch nicht in Fuck You Goethe 3? Also, wer denkt ihr? Die Lehrerin. Die Lisi Schnabelstedt. Ich weiß nicht, ich habe Caroline. Ich glaube, sie ist da nicht mehr dabei. Ja. Warum denn, konnten die Produzenten sie nicht mal leisten, also finanzieren? Das weiß ich nicht. Oder ob die es anders machen? Mhm. Auf jeden Fall sehr kreativ, der Film. Ja. Genau, wenn einmal raus ist, dann kriegen wir noch was aufräumen. So, hast du Ende verpasst, ja. So, sind alle da? Nee, ich habe den Fabian noch nicht gesehen. An dem Backer. Warst du eben an der Bank? Das ist ja nicht gewesen, da wir kamen ja. Leon geben, mein Leon macht ja nie die gerne nicht. Was habt ihr denn da besprochen? Wir haben gar nicht besprochen, ne? Ich kann mir nur einfach entgegen. Ich suche sie gerade. Okay. Und dann sitzt da draußen und hat so ein bisschen. Ja. Also ein Tipps mit Sandstein. Guck, wo sie sind. Armin, soll mir nicht irgendwas helfen? Ich pack nur ganz schnell. Da musst du das selbst sortieren. Da haben wir auch nichts vergessen. Und? Ach, da. Okay. Ach, da. Ja. Was sagen wir morgen? Halb neun. Halb neun Frühstück. Genau. Ja. Laptop mal ausmachen? Ja, ich pack noch was ein. Hat er es erkannt? Ja, der. Sie gehen nicht auch runter. Hat gut gelacht. Ja. Manche sind ein bisschen solo. Fand ich viel super. Ich fand die ersten schon total witzig. Ja. Was ist das? Ich würde sagen, dass sie morgen schon ihre Koffer packen sollen. Und schon mal runter zum Frühstück bringen? Oder vielleicht heute? Nee, das nicht. Nee, also wir können ruhig erst frühstücken und dann um 9:30 müssen wir weg. Wir sollten schon heute Abend beginnen einzupacken, damit wir nicht alles morgen machen. Du kannst heute schon deinen Koffer packen. Das ist doch nicht schlecht, wenn einer schon anfängt. Einmal, wenn ich heute schon mal mache, ist nicht verkehrt, dass ich alle gleichzeitig mache. Das heißt, dann verteilt es ja vielleicht ein bisschen besser. Außerdem habe ich dann morgen weniger Last. Einige Namen, die ich dort gelesen habe, kannte ich, also am Ende zum Beispiel. Die Schauspieler? Ja, ich glaube, Inessa Amani kommt mir sehr bekannt vor. Sie ist auch Iranerin. Ja. Ist die Komikerin von, die ist bei... Mein Spaß TV. Ja. Ich überlege gerade, woher ich... Das war die, die hier die Stewardess gespielt hat. Genau. Sie war tatsächlich im echten Leben in 2005, ich weiß nicht bei welcher Airline, aber... In 2004 bis 2005 war sie tatsächlich ein echt Stewardess. Echt? Ja. Aber Farid Bang konnte man auf jeden Fall erkennen. Ich frage mich, wie viel Konstantin Film in die Produktion investiert hat. Viel, aber ich glaube, der wirft auch viel ab. Ja, mit über 7,6 Millionen Zuschauer. Ja. Der erfolgreichste Film 2015, 7,6 Millionen Zuschauer. Dann kannst du vorstellen, so eine Karte kostet schon 6, 7 Euro. Ja. Dann kriegst du ein Drittel davon. Dann sind vielleicht schon mal 20 Millionen, die sie damit reingenommen haben. Ja, und die DVD-Verwertung. Das ist clever, wenn man da so eine riesen Zielgruppe mit anspricht, ne? Ja. Auch sogar jede sogar Schule, Lehrer. Genau, ja. Jede Schule, jeder Schüler, jeder Lehrer. Die Stimmen da draußen, sind die auch ein bisschen müde? Ja, es wird noch sehr dunkel. Immer verpacken, damit es keine Schäden beim Transport nimmt. Alles gut. Ja. Ich glaube, das wäre auch das Beste. Das wäre erstmal separat transportieren. Ist am besten auch nicht. Ja. Bis auf das Telekabel. Ich meine, ich denke immer, man könnte alles Mögliche gebrauchen, und wer weiß wann. Also zum Beispiel den Rechner, den haben wir jetzt auf jeden Fall gebraucht. Ja, das war praktisch, wenn wir den haben. Echt gut, danke schön. Ja, ist schon wieder früher dunkel. Ja. Ja, ein bisschen schade, dass... ist das wahrscheinlich das letzte Wahl, ist bis auf morgen das letzte Wahl ist mit dieser Klasse. Also ich meine, es geht ja nach den Ferien weiter, aber als Klasse, obwohl ich meine, ich lege ja nicht so viel Wert auf die, nach dem, was gestern passiert ist, aber sonst, ich meine, man ist ein bisschen einsam, wenn man in den Ferien da nicht so viel... Man hat natürlich noch viel zu tun, aber man ist in den Ferien ein bisschen einsam und gering unterhalten da. Ja, Schule hat große Unterhaltungsfaktor. Ohne Schule wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja. Irgendwelche hier? Ja. Schade, was denn? Ich geh mal kurz. die Schule gekauft. Ah. Hoffentlich hast du abgesetzt von der Steuer. Alles aufgeregt. Mit meiner EF. Jetzt mit Netflix. Ich verlese mal nicht mehr so viel, ne? Ja, ich bin da nicht. Der Unterschied ist, dass, also Netflix kann man zwar, da hat man zwar Zugriff auf viele Filme, aber dafür, meistens ist die Qualität bei DVDs höher und DVDs sind immer verfügbar, Netflix fällt manchmal aus, wegen Serverproblemen und DVDs kann man unendlich häufig abspielen, ohne wie heißt das, ohne Datenvolumen aufzunutzen, oder zu Hause hat man ja sowieso sehr viel Erfahrung. Man braucht keine Internetverbindung für DVDs. Die Qualität ist auch nicht abhängig von der Internetverbindung. Wenn man ein langsames Internet hat, dann muss man in einer geringen Qualität schauen. Und ein DVD hat auch, obwohl ich glaube, es gibt bei Netflix auch mehrere Sprachoptionen, aber wenn man da die Sprache verstellt, dann muss das wieder ewig laden. Ich hab zwar kein Netflix, aber das kann ich ja nicht sagen. Ja, das ist das, die USB von der Waffe. gut. Ja, ich fange gleich an. Ich schreibe nur noch ein bisschen mit meinen Eltern. Ja, prima. Ja, die sieht süß aus bei euch. Aber ja, wenn ihr heute Fall. Ein bisschen packt, ist das super. Ja, wird auch Zeit. Ja. Wie viel Uhr müssen wir morgen ungefähr um 8:30 Uhr. 8:30 Uhr, genau. Und um 9:30 Uhr müssen die Zimmer komplett geräumt sein. Also müssen wir die Schlüssel abgeben. Ja. Deshalb wäre es gut, wenn um 8:30 Uhr vielleicht die Zimmer schon. Ah, Aber das Geweih hat den gepackten Gelad. Das bleibt danach im Frühstück noch mal kurz ein paar Minuten im Zimmer nehmen. Okay. Dann. Aber das meiste sollte dann bekannt sein. Super. Prima. Wo stehst du? Hier unten? Ja, genau. Dein Bett? Okay. Ich werde noch, wenn ich darum kümmern will. Die anderen sind schon ungefähr verteilt. Wir gucken jetzt mal. Okay. Ne? Ja. Schlaf gut, ihr zwei. Ja, gute Nacht. Ich gucke noch Girl Club, glaube ich, ne? Vielleicht. Oder? Irgendwas läuft da noch bei euch. Auf Netflix? Oder wie machen die das? Ja? Ich weiß nicht. Die Paulina hat, glaube ich, irgendwas. Die haben irgendwas dabei. Ach so, haben die auch ein Netflix? Aha, okay. Das weiß ich nicht. Ah. Das sieht ja wild aus. Mhm. Ich hatte auch einen etwas ungünstigen Platz. Also zum Beispiel, wenn ich hier schlafen könnte, dann hätte ich Platz auf beiden Seiten, um meine Sachen zu platzieren. Aber hier stehe ich direkt vor der Tür. Achso. Und da sieht es ein bisschen schlimm aus. Ja, wenn du gleich in Ruhe einpackst, ist doch alles gut. Ja, okay. Dann legst du die Sachen, die du morgen brauchst, nach oben. Aha, okay. Und dann. Okay, ja. Ja. So,